Dieser Mais. Er will einfach nicht wachsen. Normalerweise ist der Mais etwa 2 Meter hoch, aber hier haben wir total verkümmerte, gerade mal 1 Meter hohe Pflanzen. Die Bäuerin Cécile Grand aus dem Rhontal bei Lyon hat nicht nur mit dem Mais zu kämpfen, der aufgrund des Wassermangels nicht so wächst, wie er soll. Schon jetzt hat sie den Großteil des Futters, das eigentlich für die Wintermonate vorgesehen war, an ihre Tiere verfüttert. Jetzt muss sie zukaufen. Auch ihre Tiere, Milchkühe, leiden unter der Hitze und der Trockenheit. In der ersten Julihälfte war es furchtbar. Sie gehen gar nicht mehr raus, sie haben große Mühe aufzustehen. Sie sind total erschöpft und geben auch viel weniger Milch. Etwa 10%, schätzt Cécile Grand. Die enorme Trockenheit hat vielerorts dazu geführt, dass Wasser gespart werden muss. Christian Maillet würde in seinem Garten in Südfrankreich gerne gießen, wenn er sich seine Pflanzen so anschaut. Das hatten wir wirklich noch nie hier. Es ist irre trocken. Aber wenn ich gieße, dann muss ich zahlen. Keine Ahnung, wann das vorbei ist. 1.500 € Strafe droht denjenigen, die gegen die Auflagen der Präfekturen verstoßen. Halb Frankreich muss per Verordnung Wasser sparen. Autowäsche, Schwimmbadbefüllung, alles ist eingeschränkt. Und wenn dann auch noch das Schweizer Militär 50.000 Liter Wasser aus französischen Seen stiehlt, um den Durst von Schweizer Kühen zu stillen, kocht die Volksseele natürlich. On aurait eu à faire face. Man hätte das verstehen können, wenn es sich um einen Waldbrand oder eine Katastrophe gehandelt hätte. Aber hier fragt man sich schon, was das soll. Mokierte sich Bernard Mamet, der Bürgermeister der beklauten Gemeinde im französischen Jura. Mittlerweile haben sich die Gemüter wieder beruhigt und alle leiden gemeinsam unter der Trockenheit in den Alpen und andernorts. Das ist katastrophal, sagt dieser Angler. Seit 12 Jahren war es hier im Gar nicht so trocken. Gemeinsam mit anderen Freiwilligen rettet er hunderte Forellen in Südfrankreich vor dem Trocknen. Wir betäuben sie kurz mit Strom, fischen sie dann aus dem flachen Wasser und setzen sie um in tieferes Wasser. Eine Sisyphusarbeit, denn oft verdunstet das Wasser schneller, als die Helfer die Fische umsetzen können. Bei allem Lamento aber gibt es wenigstens ein paar Menschen, die sich über Hitze und Trockenheit freuen. Und es sind nicht die ewigen Sonnenanbeter an den Stränden. Ich erinnere mich an 1976. Da war es ähnlich gut mit der Ernte. Und vielleicht noch 2006. Schwelgt dieser nordfranzösische Getreidebauer. Denn für Weizen oder Gerste ist die Hitze um diese Jahreszeit ideal. Sehr gut, was Proteine betrifft, Feuchtigkeit. Wir haben eine gute Qualität. Nach 3 eher durchschnittlichen Ernten in den vergangenen Jahren also ein Lichtblick, zumindest beim Getreide. Was die Exportnation freut, Frankreich ist der größte Weizenproduzent in der EU.